Telekom Fernsprecher Wildenbruchstraße, Ecke Harzerstraße. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört unter anderem ein handgeschriebener Zettel mit einer Adresse, die ich aber hier aus Datenschutzgründen nicht vorlesen kann, sowie ein Kassenbon des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten der Friedrichstraße 219, Abteilung 2, Zahlstelle über einen Betrag von 3,58 Euro für eine Auskunft. Ja, ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.